Hello, guten Tag. Hören Sie mich gut? Ja, guten Tag, Herr Doktor. Vielen Dank. Mein Name ist Ekrem Özyoğlu, auf dieser Station als Arzt tätig. Ich würde gerne heute das Aufnahmegespräch mit Ihnen durchführen. Alles in Ordnung für Sie? Jetzt nicht. Ja, deswegen bin ich hier, Herr Doktor. Okay, und ja, sollen wir sofort anfangen? Zuerst benötige ich ein paar persönliche Daten, dann können wir so schnell wie möglich weiterführen. Okay. Gerne, Herr Doktor. Vielen Dank. Wie heißen Sie? Ich heiße Henrike Meyer. Henrike Meyer, könnten Sie bitte Vornamen und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Ja, H wie Heinrich, E wie Emil, N wie Nordpol, R wie Richard, I wie Ida, K wie Kaufmann, E wie Emil. Und mein Nachname buchstabiert sich M wie Martha, E wie Emil, Y, E wie Emil, R wie Richard. Mehr. Okay, mehr. Vielen Dank. Und wie alt sind Sie, Herr Frau Doktor, Meyer? ich bin 65 Jahre alt. 65. Und wann sind Sie geboren? Ja, am 10. Februar 1959 geboren. Ich bin. Wie groß sind Sie, Frau Mayer? Ja, ich bin 1,76 Meter groß. 1 Meter. 1 Meter. Ja, 76. 76. Okay. Und wie viel wiegen Sie, Frau Mayer? Ich wiege 86,6 Kilo. 86,6 Kilo. Oh, vielen Dank für die Information. Frau Mayer, was hört sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Herr Doktor, ich habe seit etwa 1,5 Stunden starken Schwindel. Es kommt so plötzlich, als würde alles schwanken. Alles schwanken. Ja. Wie beschreiben Sie? Ja, es fühlt sich so an, als würde sich alles bewegen oder Ja. schwanken. Ich kann das gar nicht richtig kontrollieren, Herr Doktor. Alles sich dreht um Sie herum, wenn ich richtig verstanden habe. Oder wie Ich kann auf nur einem so. Boot oder wie im Karussell. Ja, Doktor, ich kann nur so beschreiben. Ja, Okay. als würde sich alles bewegen oder wie Sie gesagt haben, schwanken. Okay, ich verstehe. Schwanke, Schwindel. Seit 1,5 Stunden vorher haben Sie noch ähnliche Beschwerden? Ja, Wie aber Schwindel oder? ja, das kann ich verstehen. Schwindel habe ich seit etwa 2 Jahren, Herr Doktor. Ja, ich habe das immer wieder, so einmal pro Woche damals. Aber in den letzten 2 Wochen, ja, in den letzten 2 Wochen ist es viel häufiger geworden. Etwa viermal pro Woche, Herr Doktor. Aber vorher Für ja, ja, nicht früher. für damals, ja, am Anfang meine ich. Vor 2 Wochen oder bis vor 2 Wochen Ja, war es einmal. einmal pro Woche. Aber seit 2 Wochen ist es viel häufiger geworden. Vielmal pro Woche. Ja, ja, mit der Zeit meinen Sie, die Beschwerden schlimmer geworden? Ja, Herr Doktor. Herr Doktor, ehrlich gesagt, ich kann wirklich nicht mehr die Arbeit. Ich arbeite in einer Bäckerei. diese Nacharbeit, das macht mich völlig fertig. Und zu Hause ist auch alles so schwer. Mein Mann ist arbeitslos. Ich muss mich um alles kümmern. Und jetzt noch dieser Schwindel. Ich habe einfach Angst, dass ich das nicht mehr schaffe. Ich verstehe Sie sehr gut. Ja, ich Das hoffe, dass Sie mich verstehen können. Ich möchte wirklich in Frührente gehen, Herr Doktor. Ich halte das alles nicht mehr aus. ja, ich Ja, kann gut nachvollziehen, ich habe da. gehört, dass Ärzte dafür zuständig sind. Könnten Sie mir dabei helfen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ben Frau Mayer. Ja, zunächst sollen wir bis zum Ende des Aufnahmegesprächs führen. Dann können wir ausführlich besprechen über dieses Thema. Machen Sie keine Sorge. Werden Sie mir helfen? Ja, natürlich, natürlich. Oh, Aber danke. zuerst, Danke, Herr Doktor. ich bitte Ihnen ein bisschen Geduld und dann nach dem Aufnahmegespräch können wir wieder über dieses Thema besprechen. Okay, wenn Sie mir dabei helfen können, kann ich darauf warten. Kein Problem, Herr Doktor. Ich bin geduldig. Okay. Sie sind Bäckerin und allein arbeiten. Ich habe das alles notiert und Frau Mayer, sind die Beschwerden, diese Schwindel, langsam oder plötzlich aufgetreten am Anfang? Ja, wie gesagt, kommt es so plötzlich, Herr Doktor. Plötzlich, aber Sie haben schon gesagt, seit 2 Jahren haben Sie ähnliche Beschwerden. Ja, Das war immer so oder da, am Anfang? Sie sind wie Attackeanfälle, Ja, Herr Doktor. Attackenanfälle, Und ja. alle Anfälle ist oder sind plötzlich aufgetreten. Meinen Okay. Sie so oder was meinen Sie damit? Ja, okay, alles gut. Ja, was ich damit meine, ist so, Herr Ja, Doktor. ich würde gerne wissen, Frau Mayer, gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Ah, nein, eigentlich gar nicht. Das habe ich nichts bemerkt. Kein Auslöser. Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, zum Beispiel arbeiten oder das sie lindert? Zum Beispiel in Ruhe oder schlafen. Das ist bestimmt zu arbeiten nicht eine Linderung mir geben, aber ja, ehrlich gesagt nicht wirklich, habe ich bemerkt, etwas, das diese Schwindel besser verbessert oder verschlimmert. Okay. Haben Sie schon gesagt, die Schwindel kommt als Attackartig vor? Ja. Wie lange dauert eine Attacke? Seit jetziger Attacke dauert seit anderthalb Stunden, Herr Doktor. Ich weiß nicht, ich habe nicht genau, ich weiß nicht genau. In einer anderthalb Stunde die Attacke, Schwindelattacke, dauert immer dauerhaftig oder wellenförmig? Ich kann nicht gut verstehen, was Sie meinen, Herr Doktor, aber früher war diese Attacke kürzer als jetzige, vielleicht eine Stunde, aber jetzige Attacke dauert seit anderthalb Stunden. Okay. Sind Sie schon einmal umgekippt oder verletzt? Nein, Gott sei Dank, Ja. habe ich Haben Sie solche schon einmal wegen erlebt. dieser Beschwerden Bewusstseinsverlust Nein. Nein, zum Glück nicht. gelebt? Und gibt es noch ähnliche gleichzeitig Beschwerden, zum Beispiel Kopfschmerzen, Ja, Herzrasen, ja, ja, Herzklopfen? ja. Ja, Herr Doktor, ich habe auch Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Ja. Gleichzeitig, oder? Aber nein, das habe ich aber schon seit vielen Jahren. Seit vielen Jahren. Nicht gleichzeitig, aber weil Sie danach gefragt haben, wollte ich beantworten. Okay, ich verstehe. Ich habe das noch nicht. Wegen dieser Beschwerden waren Sie schon einmal beim Ihren Hausarzt, oder? Nein, Herr Buchmann. Nein, gar nicht. Okay. Seit langem besuche ich nicht meinen Hausarzt, vielleicht seit, ne, seit 2 Jahren Seit oder 2 Jahren, okay. mehr als 2 Jahren war ich nicht beim Hausarzt. Ich mag ihn nicht, Herr Doktor, ehrlich gesagt. Ja, okay, ich verstehe, ich verstehe. Aber ja, ist sehr wichtig für Sie, für Ihre Gesundheit, in Ihrem Hausarzt so regelmäßig zu besuchen. Sehr, sehr wichtig, Ja, so wie Sie, ja. ich habe vergessen, dass Sie auch Arzt sind. Entschuldigen Sie, ja. Bitte. Kein Problem, machen Sie keine Sorge. Das ist nur eine Empfehlung für Sie. Ja, Ah, tun okay. wir alle regelmäßig unserem Hausarzt besuchen. Ja, sehr Ja, wichtig für Sie haben uns. recht, ja. Und haben Sie noch andere Beschwerden, zum Beispiel Sehstörung, Hörstörung? Sehr oder Hörstörung nicht, aber ich habe auch Übelkeit, Herr Doktor, seit 3 Tagen. Ja, mir ist seit 3 Tagen übel, aber ich habe nicht erbrochen, Herr Doktor. Ohne erbrochen. Ja. Okay. Und ich möchte wieder fragen, wie stark sind Kopfschmerzen? Ja, nicht Auf so einen stark Schmerz. vielleicht, Nicht so stark. ungefähr, ja, bitte. Auf einen Schmerzskala, wobei nur kein Schmerzen, sehr starke Schmerzen entspricht. Wie beschreiben Sie Herr Ihren Doktor, Kopfschmerz? ja, ich habe verstanden, ungefähr 5 von 10. Ja, auf beiden Seiten, Herr Doktor. Und beide Ja, Seiten. eher drückend. Ja, auf beiden Seiten drückend. Und drückend. Auch attackartig, oder? Nicht immer natürlich, aber ich weiß nicht, Zum ob Beispiel es fühlen Sie sich artig ist. wie ein Hämmer schlagen, oder? Wie drückend, nicht so stark, aber drückend vielleicht zwei oder dreimal. Oder mehr als So. dreimal pro Monat leide ich daran. Pro Monat, 2, 3 Mal. Aber Leide ich Sie haben darunter. schon gesagt, seit circa 2 Jahren haben Sie ähnliche Beschwerden auch. Nein, nein, das ist anders, Herr Doktor. Schwindel. Ich leide darunter seit Schwindel. vielen Jahren, diese Vielen Kopfschmerzen meine ich. Dank. Okay, komm. Aber Schwindel, ja, unter Schwindel leide ich seit 2 Jahren. Okay. Sie haben keine Sehstörung, Ja, Gott sei Dank, ich kann gut Farbminderung. sehen, ich kann gut hören. Bis jetzt Ja. haben Sie niemals Bewusstseinsverlust Ja, wie gesagt. erleben. Und haben Sie Fieber? Nein, Herr Doktor. Kein Fieber. Aber Herr Doktor, ich bin Und sehr müde, habe wenig Appetit, ja, und ich möchte gar nichts essen. Ja, ich möchte nicht arbeiten, Herr Doktor. Ich hasse arbeiten. Ja. ja, ich verstehe Sie sehr gut. Ja, haben Sie noch, Sie haben schon gesagt, keine Herzrasen, Herzklopfen oder ähnliche Beschwerden haben. Nein, nein. Manchmal, wenn ich Stress habe, habe ich Herzrasen, aber nicht so meistens, ja, nicht so häufig. Okay. Sehr, sehr selten. Okay. Haben Sie noch irgendwelche Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Herr Doktor, ich habe Verstopfung. Verstopfung. Ja. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Seit langem habe ich Verstopfung. Bitte. Dagegen Ja. musste ich oder muss ich manchmal Ja, Abführmittel Pflanzliche oder beim DM kaufen. Ja, pflanzliche, ja. Pflanzliche. Ehrlich gesagt, ich mag nicht arbeiten, ich mag nicht Ärzte, ich mag nicht Medikamente, Herr Doktor. Okay, ich verstehe Sie. Ich kann Ihnen gerne helfen, aber Aber ob, ja, trotzdem muss ich auch Medikamente nutzen. Ja, anwenden, weil ich Bluthochdruck habe, Herr Doktor. ja. Sie haben noch einen Bluthochdruck. Seit wann haben Sie die Bluthochdruck? Seit etwa 5 Jahren, Herr Doktor. Circa 5 Jahre. Ja. Und nehmen Sie dagegen regelmäßig Medikamente ein. Ja, leider nehme ich zwei Medikamente dagegen. Ja, ich nehme Belozoc, Herr Doktor. Belox. So, Wie viel und Milligramm? Amlodipin. Wie viel Die Milligramm Dosierung, Belox? ja, soweit ich verstehe, also, daran erinnere, 47,5 Milligramm. Okay, und Amlodipin? Ja, Amlodipin 5 Milligramm. Milligramm, Herr Doktor. Amlodipin. Einmal täglich beide. Ja, Herr einmal Doktor, kann täglich. es sein, ja, kann es sein, dass meine Medikamente mich verstopfen? Ich glaube, seit ich das Medikament besonders, ja, Medikament nehme, habe ich Verstopfung. Ja, kann sein. Kann sein, aber sollen wir ein paar weitere Untersuchungen durchführen? Okay. Im Moment, das kann ich nicht genau sagen und nicht genau wissen, aber ja, zum Ende ja, können wir, nachdem alle Untersuchungen, können wir über Okay, wie diese gesagt, bin Thematik ich sprechen. geduldig und ich kann darauf warten. Kein Problem, Herr Doktor. Ja, ich verstehe Sie sehr gut. Und gibt es noch andere Medikamente bei Ihnen? Außer diese Abführmittel nehme ich nicht, aber ich erinnere mich an den Namen nicht. Ich erinnere mich nicht der Namen, an den Namen. Okay, einen Abführmittel. Ja, Okay. beim DM kaufe ich. Ja, der pflanzliche Abführmittel. Mit dann nehmen Sie an. Okay. Und dann, Frau Meier, wurden Sie schon mal operiert? Ja, Herr Doktor. Als Kind wurden mir die Mandeln entfernt und der Blinddarm. Meine Mandeln und mein Blinddarm wurden entfernt, Herr Doktor, als ich Kind war. Wann? Mandeln, ich muss Wann wurden Sie überlegen, operiert? weil ich 11 Jahre alt war, ich 11 Jahre alt, Mandeln und 18 Jahre oder nicht 18, Entschuldigung, 15 Jahre alt, die Blinddarm. Das war komplikationlos, oder? Nein, ich Ah, denke, noch. Erinnert. alles war in Ordnung, ja. Okay. Okay. Und ja, Herr Doktor, und vor etwa 8 Jahren wurde mir die Gebärmutter entfernt. Oh, sehr wichtig. Danke für die Informationen. Gebärmutter, vor 8 Jahren. Ich hatte diese Entfernung, ja, vor 8 Jahren. Und warum wurde bei Ihnen Gebärmutter entfernt? Wissen War Sie? nicht bösartig, da war nicht bösartig, aber ja, wegen Myomen, weil Wegen ja, wegen Sie. starken Blutungen ja, musste ich Okay, sehr gut. Sie haben, haben noch das haben. eine. Ja, Sie haben noch eine. Bestimmte Diagnose als Myoma. Ja. Und Danach hatte ich kein Problem. okay. Alles gut. Und Das Medikament haben Sie schon gesagt. Frau Mayer, ich finde, dass Sie schon im Wechseljahre sind. Ja, Doktor, Wenn ich Sie bin Wechseljahren. können. Schon, ja, etwa seit Ist etwa 15 Jahren oder nein, 19 Jahren bin ich im Wechseljahr. Ja. 19 Jahre, okay. Oder ja. Wechseljahr. Besuchen Sie Ihren Frauenarzt regelmäßig oder? Nach der OP war alles in Ordnung, Herr Doktor. Deswegen besuche ich nicht meinen Frauenarzt. Soll ich besuchen? Ja, natürlich, ja, natürlich. Um die Gebärmutter und den Brust und Eier, zum Beispiel Eierstöcke zu kontrollieren, dann sollen Sie regelmäßig Ihren Frauenarzt besuchen. Ja, als Oh, theoretisch. Das ist sehr, sehr wichtig ich mache für das, Herr Doktor. Danke. Sie. Ich möchte noch mal fragen, Frau Mayer. Sie haben schon gesagt, vor 8 Jahren war ihr eine Gebärmutter entfernt. Und nur Gebärmutter oder wissen Sie schon, Eierstöcke, Nein, Eileiter? nur Gebärmutter, Herr Doktor. Nur Gebärmutter. Okay. Ist das so wichtig, oder? Ja, natürlich. Sehr, sehr, sehr wichtig. Frau Mayer, sind Sie schon voll geimpft, oder? Ja, Herr Doktor. Ich bin. Und waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Nein, Herr Doktor. Keine. Wir haben finanzielle Probleme, deswegen muss ich immer arbeiten, obwohl ich hasse. Ja. Ja, ich verstehe es sehr gut und das muss ein bisschen schwer Aber sein. ich bin ja, aber ich bin froh, dass Sie mir dabei helfen. Ja. Ja, natürlich. Eigentlich für die Frührente, die deutsche Renteversicherung zuständig. Aber nach dem ja Untersuchung mit Ihren Ergebnissen können Sie Ihren Hausarzt besuchen. Dann beim Hausarzt sollen Sie einen Antrag erstellen. Ach Ja. so. Aber es viel so lange dauert. Es dauert viel Ja, lang. Ja. leider, leider, ja, leider können Sie. Und rauchen Sie, Frau Mayer? Ja, jetzt nicht, Herr Doktor. Nein, ja, ich habe vor etwa 5 Jahren nicht aufgehört, ja. Ich habe Fünf damit Jahre. aufgehört. Ja, Aber sehr, sehr gut. Das. früher habe ich etwa 10 Zigaretten, halbe Schachtel täglich geraucht. Okay, vor 5 Jahren täglich eine halbe Schachtel Zigaretten Ja. geraucht, aber seit 5 Jahren nicht rauchen. Sehr gut, gut zu hören. Frau Mayer, Ja, ich bedanke ich bin Sie. stolz darauf, ja. Ja, das ist super, sehr gute Entscheidung, Telefon. Trinken Sie Alkohol, Frau Mayer? Ja, Doktor, aber nicht so viel, nur wenig. So eine Nee. Flasche Bier pro Woche. Eine Ja. Flasche, ja, pro Woche. Und bitte nehmen Sie nicht persönlich diese Frage. Haben Sie schon einmal Drogen konsumiert, oder? Einmal oder mehrmal habe ich nicht probiert oder ja, genommen. Wann erinnern Sie sich? Wann Nein, haben Sie das? nein, einmal oder mehrmals habe ich nicht Niemals. das genommen, ja, nehme Ja, ich, meine ich. okay, für uns. Frau Mayer, haben Sie noch Allergie Gegen etwas Ja, bekommen ya Herdok. onu Staub. Ja. Ich habe eine Nickelallergie, Herdok. Und auch Pflaster nicht. Ich vertrage nicht Pflaster auch. Nickel Ja. Ja. und Pflaster. Insbesondere braune Pflaster, Herr Doktor. Besonders braune Pflaster. Okay, ich habe das notiert. Wie reagieren Sie gegen braune Pflaster Ja, oder Nickel? dann bekomme ich Hautausschlag und Juckreiz, Herr Doktor. Hautausschlag. Ja. Hautausschlag und Juckreiz. Juckreiz. Okay, Frau Meier, haben Sie schon gesagt, Sie sind Bäckerin? Ja, ich bin, Und ich arbeite in einer Bäckerei. ja, und als Kauffrau oder Bäckerin? Ich habe das als Bäckerin notiert. Ja, ich arbeite im Hinter. Ja, Ja. okay. Sie sind Teil. Herstellerin. Ja, alle sind ja, ich weiß nicht, wie kann man, Okay, ne? Ich bin okay. beschäftigt mit Teig. Ja, okay, Sie sind Bäckerin. Okay, ich verstehe und habe das schon notiert. Und Sie sind verheiratet und Ihr Mann aktuell arbeitslos. Ja, Und leider. haben Sie Kinder? Nein, Herr Doktor. Keine Kinder. Und Frau Meier, leben Ihre Eltern noch? Ja, mein Vater lebt noch, aber leider ist meine Mutter verstorben. Ja. Mein Vater hatte, aber mein hatte meiner Vater, mein Vater hatte vor 5 Jahren einen Schlaganfall, Herr Doktor. Vater. Ja, mein Vater. Okay, und Schlag. Er ist in einem Altenheim jetzt und leidet an Bluthochdruck, Herr Doktor. Ihre Mutter schon verstorben werden. Leider, ja, wir wissen nicht, plötzlich im Bett, Was war der Grund dafür? ja, ist sie verstorben, aber sie hatte auch Probleme, Herr Doktor, Zuckerkrankheit und ja, Zuckerkrankheit hat sie, Okay, oh, hatte okay. sie, Entschuldigung, und Okay. sie war Übergewicht, Herr Doktor, Übergewichtig, ja. ja. Übergewichtig. Und haben Sie Geschwister, Frau Ja, Mayer? ich habe einen Bruder, Herr Doktor. Oder? Mein Bruder, aber mein Bruder hatte Raucherbein im Bein. Ja, Raucherbein. Raucherbein. Ja. Ihm wurde ein Bein amputiert, Herr Doktor. Ich habe Angst davor. Habe ich auch ein vielleicht? Ein Bein amputiert wegen Raucherbein. Ja. Das tut mir leid. Ja, nach diesem Erlebnis habe ich damit aufgehört, Herr Doktor. Das war für mich entscheidend, mit dem Rauchen aufzuhören. Ja, das ist sehr schlechte Erfahrung für Sie, aber Ja. gut zu hören, sind Sie mit dem Rauchen aufhören können. Ja, sehr gut. Frau Mayer, ich möchte noch mal fragen. Sie haben seit 5 Jahren Bluthochdruck und nehmen Sie regelmäßig Ihr Medikament, Beloxog und Amlodipin, und messen Sie Ihren Blutdruck regelmäßig, zum Beispiel, wie war heute Morgen Heute Morgen habe ich Ihren nicht das Blutdruck? gemessen, aber vor drei Tagen konnte ich das messen. Es war 150 zu 90, Herr Doktor. 150 zu 90. Ja. Ist das schlecht? Ja, das war nicht normal. Ja, bisschen hoch. Ein bisschen hoch, Ja, okay. Es sieht so aus, dass ich große Probleme habe. Deswegen habe ich danach gefragt, Herr Doktor. Danke. okay. Aber ja, ich würde Ihnen gerne empfehlen, ja, sollen Sie regelmäßig Ihren Hausarzt oder Okay. Kardiologen besuchen. Ja, das ist ja Ja. okay. Ab jetzt achte ich darauf, Herr Doktor, Okay. obwohl ich ihn nicht mag. Ja, es wäre besser. Es wäre besser. Für Ihre Gesundheit und für uns alle. Und Frau Mayer, möchten Sie noch etwas hinzufügen oder haben Sie noch Fragen an mich? Ja. Nein, Herr Doktor, was habe ich oder was denken Sie für mich? Ja, Frau Mayer, ich habe den Verdacht auf eine unkontrollierte Bluthochdruck. Und ja, deswegen sollen wir weitere Untersuchungen durchführen. Ich werde gerne ein wenig Blut abnehmen. Für das Labor Untersuchung durchführen. Dann, sobald Ihre Ergebnisse vorliegen, Herr Doktor, bitte. ja, ich habe Blutarmut. Warum müssen Sie Blut abnehmen? Wir nehmen nur ein wenig Blut, nicht so viel. Und ja, deswegen und sehr wichtig für uns, Ihre Ergebnisse. Okay. Ja, im Labor sehr wichtig für uns. Dann, sobald Ihre Ergebnisse vorliegen, bespreche ich meinem Oberarzt und dann komme ich gleich sofort zu Ihnen zurück und erzähle Ihnen Schritt für Schritt. Wie geht es? Okay. Okay, Herr Doktor, danke. Ich warte Vielen auf Sie. Dank. İpek abla, möchtest du einen Anruf Kling machen? kling. Ja, kling kling. Ja, hallo, Özgür Balık hier. Guten Tag, ich bin Frau İpek. Ja. Ich rufe aus dem Labor. Frau Clemens, Thrombozytenwert 18.500 pro Mikroliter. 500 500. pro Mikroliter, Frau Clemens. Okay, Prozent. Thrombozytenwert, könnten Sie bitte Ihre Hausärztin weiterleiten? Ja, Frau Müller, Clemens mit C oder K? Mit K, Mit K. L-E, E wie Emil, Ja. M-E-N-S, Das am am Ende Ende S. ist. Okay, vielen Dank, Frau Müller. Danke für Okay, die schönen Information. Tschüss. Tag. Tschüss. Herzlich willkommen, Herr Özyuvalı. Vielen Dank, Herr Obermstin. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Ekrem Özvalı. Ich komme aus der Türkei. Circa 3 Jahre lebe ich in Deutschland. In diesem Zeit lerne ich aktive Deutsch am Anfang B1 und dann B2 und danach Fachsprachprüfung Kurs abgelegt. Und ich war Kurs gemacht. Apkelek sınav vermek anlamında. In der Türkei war ich als Urologe tätig und dann in der letztes Jahr habe ich dreimal in einem verschiedenen Krankenhaus hospitiert, bei der Gastroenterologie und Urologie und Allgemeinchirurgie. Ja, deswegen möchte ich wieder als Arzt in Deutschland so schnell wie möglich arbeiten. Ja, deswegen bin ich hier. Okay. Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Sie sind schon Facharzt und Sie haben viel Erfahrung in der Türkei. Ja, aber das war ganz gewolltene, wegen politischen Gründen. Das war nicht geplant. Okay, verstehe. Okay, was haben Sie noch heute für uns? Ich habe einen neuen Patienten, aber bevor ich meine Patienten vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ja, da habe ich aus dem Labor von Frau Müller einen Anruf bekommen. Es geht um Frau Clemens, Thrombozytanzahl 18.500 pro Milliliter. Mikroliter. Pro Mikroliter, ja, pro Mikroliter. Pro Mikroliter, diese Wert deutlich erniedrigt eine Thrombozytopenie entspricht. Was ist die Ursache? Welche Ursache kann man für Thrombozytopenie nennen? Da gab es, gibt es drei große Oberschrift und verminderte was soll ich sagen? Ich nehme heute eine andere Begriff erhalten, aber ich habe das genau vergessen. Ja, Thrombozyte, fermenter Verbrauch, verminderte, Produzieren. ja. Verminderte Herstellung, vermehrter Verbrauch und Immunstimulanz Gründe. Und zum Beispiel leukämie-aplastische Anämie und Vitamin B12 und Folsäure-Mangel und fermenter Verbrauch, Blutung, Leberzirrhose, künstliche Herzklappen und immunogenik idiopathische Thrombozytes, Thrombozytopenie und Thrombozyten, Thrombozytopenie, ITP und TTP könnte Ursache sein. Okay. Welche Symptome erwarten Sie bei Thrombozytopenie? Ja, meistens Hämatomen, zum Beispiel Nasenblutung, Zahnfleischblutung, Hirnblutung, ja. Und meistens Thema ist Blutung. Okay, wie können Sie die behandeln? Behandlung der Grunderkrankung und oder Thrombozytenreplasma. Okay, was haben Sie noch für uns heute? Ja, ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Es geht um Henrike Meyer, 65 Jahre alt, geboren am 10.2. 1956 Kilo wiegt. Und die stellte sich heute bei uns wegen seit anderthalb Stunden dauerhaftige Attacke Schwindel. Die Attacke dauert circa ein Windel vor. Schwindel vor, ja, Schwindel vor. Eine Attacke dauert circa anderthalb Stunden. Und ähnliche Beschwerden hat sie circa 2 Jahre. Aber früher die Beschwerden war ein bisschen leicht. In letzten 2 Wochen sind die Beschwerden schlimmer geworden. Vorher 2 Wochen, jede 2 Wochen, sie hat eine Attacke, aber in der letzten 2 Wochen, sie hat mindestens 4 Attacken pro Woche. Und sie beschreibt, dass die Attacke kommt als Anfälle, die Schwindel langsam aufgetreten, keine ausschüttende Strahlung und Entschuldigung, Entschuldigung. Ekrem abi söylediğin şeyi bir daha söyleme. Atak artık diye başta söyledin ya. evet, başta Burada bir daha söyledim. söylemene gerek Evet, hocam 2 kere not etmişim. O yüzden atlamam lazım evet onu. yok. Evet. De langsam değil, plötzlich aufgetreten. Plötzlich, ya plötzlich aufgetreten. Langsam, hiç burada yok bile langsam. Keine Auslöser. Sie berichtet auch eine dauerhaftige, seit 2 Jahren andauernde, beiderseitige drückende Kopfschmerzen. Und Schmerzintensität liegt bei 5 von 10 auf einer Schmerzskala. Die Schmerzen tritt auf 2 oder 3 Mal pro Monat. Begleitend, sie klagt über Übelkeit ohne Erbrechen und sie beschreibt eine Inappetenz und ja, ansonsten die Vegetativanamnese ist unauffällig bis auf Verstopfung. Schlaft sie gut? Ja, habe ich nicht gefragt. Schlafen, ich denke nie, aber leider, ich habe diese Fragen vergessen. Ja. In der letzten Zeit hat sie Gewicht abgenommen oder so genommen? Leider habe ich nicht gefragt, ja. Habe ich das vergessen. Gewichtsverlust und Schlafstörung. İnapotansiyel hasta ifade ettikten sonra hemen unutmamak için gevit durumunu ve şılafını da sorabilirsin. Bunlar Evet, vegetatif evet. semptomla birlikte Evet. var. Gewicht und Schlafstörung. Yani her hasta için çok önemli olmayabilir bunlar. Bizim bir sürü hasta da önemli de şeyler önem veriyor vegetatif anamnezedeki bu semptomları. Bei der Vorerkrankung Anamnese erwähnte sie eine arterielle Hypertonie seit 5 Jahren. Dagegen nimmt sie regelmäßig Belosok 47,5 Milligramm und Amlodipin 5 Milligramm regelmäßig morgen. Aber hatte eine unkontrollierte arterielle Hypertonie, weil letzte Messung war vor 3 Tagen. Das war 115 zu 19 Quasilbe Quecksilbersäure. Millimetre Hg dedi. Millimeter Hg. Und bei der Voroperationen Anamnese erwähnte sie bei ihr mit 18. Lebensjahr eine Tonsillektomie und mit 15. Lebensjahr eine Appendektomie durchgeführt wurde. Und vor 8 Jahren bei ihr eine Hysterektomie durchgeführt wurde. Die Diagnose war Myoma Uteri. Das war komplikationlos und pathologische Befunde nicht bösartig. Sie berichtet auch. Sie hat eine Nickelallergie und braune Pflasterallergie. Sie reagierte auf als Hautausschlag und Juckreiz. Seit Was 19 ist Fachbegriff Hautausschlag? ja Pruritus und Erythema. Ja, Pruritus und er reagiert auf Pruritus und Erythema. Ja, Und eigentlich Hautrötung ist Erythem, Hautausschlag Exanthem. ja, Hautrötung, Erythema, Erythem, ja. Hautausschlag Ausschlag, Exanthem. Exanten. Ich habe das immer durcheinander oder verbindet. Ja. Okay, vielen Dank für die Information. Sie sind seit 19 Jahren in Wechseljahr, keine regelmäßige Frauenarzt besucht hat. Sie ist Nichtraucher seit 5 Jahren. Vor 5 Jahren wurde eine halbe Schachtel Zigaretten pro Tag konsumiert. Ein Fläche Wie Bier lange hat sie geraucht? habe ich nicht gefragt. Deswegen frage ich. Okay. Habe ich nicht gefragt. Wenn ich mit dem Rauchen aufhöre, ja, das freut mich sehr und leider habe ich diese Fragen vergessen. Ich kann verstehen. Ein Fläche Bier pro Woche würde bejaht und Drogenkonsum würde verneint. Die Familienanamnese ergab sich beim Schlaganfall und Was ist Fachbegriff Schlaganfall? ja, Apoplex und arterielle Hypertonie beim Vater. Die Mutter ist plötzlich verstorben. Die Gründe war unbekannt. Diabetes mellitus Typ 2 bei der Mutter bekannt. Was könnte die Ursache für Versterben der Mutter sein? Zum Beispiel wegen Diabetes mellitus. könnte bei der Diabetes mellitus die Ursache könnte Hypoglykämie sein. Oder wegen arteriellen Sklerose einen Schlaganfall oder Apoplex könnte sein oder noch Herz. Wegen Atherosklerose Ja, wegen kann Arteriosklerose. auch Myokardinfarkt sein. Ja, Ja. Myokardinfarktus. Ja. Ja, ich habe damals die Erfahrung gelesen, eine von Teilnehmer hat diese Fragen bekommen und die Antwort ist Myokardinfarkt. Ja, am Anfang, ja, am Anfang, ja, soll ich das sagen? Ja, Mit. alle Vermutungen sind richtig, aber ja, häufigste vielleicht ist Ja, Myokardinfarkt. häufigste, man sollte immer häufigste Gedanken. Okay, und er hat einen Bruder, Bruder hat ein Raucherbein, daran Was ist Fachbegriff Raucherbein? periphere arterielle Verschlusskrankheit. Okay, bei Vorerkrankungen, Familienanamnese und so weiter, sagen Sie Fachbegriff. Ja. Und periphere arterielle Verschlusskrankheit, daran ein Bein amputiert. Sind Sie Bäckerin? Sind Sie verheiratet? Ihr Mann aktuell ist arbeitslos und Sie ist Bäckerin, sie sind nicht. Sie ist Bäckerin. ja, sie ist Bäckerin, sie ist Bäckerin, sie ist verheiratet, sie ist verheiratet, ihr Mann ist arbeitslos, sie hat keine Kinder. Ja, das war's. Okay, was ist die Verdachtsdiagnose? Ich habe den Verdacht auf eine unkontrollierte arterielle Hypertonie. Was bedeutet unkontrollierte arterielle Hypertonie? Unkontrollierte Hypertonie oder eine unkontrollierte Hypertonie-Attacke oder Hypertonie. Unkontrollierte arterielle Hypertonie ist genug, aber was bedeutet unkontrollierte Ja. arterielle Hypertonie? Wie können Sie verschreiben? Wie können Sie erklären? Ja, sie hatte Schwindelattacke. Seit 2 Jahren war sie nicht ihrem Hausarzt. Und letzte Messung war 3 Tagen und 150 zu 90 Millimeter Hg. Und sie nimmt regelmäßig ihre Medikamente, aber aus meiner Sicht die Dosierung oder Medikament nicht passt. Sie hat auch regelmäßig circa seit 2 Jahren Kopfschmerzen und attackartiges Schwindeln. Ja, deswegen habe ich eine unkontrollierte Hypertonie gedacht für dieses Moment. Sie misst ihren Blutdruck nicht regelmäßig, ja? Ja, Sie letzte Messung war, weiß nur letzte Messung. Wie hoch war das? ja. Okay. Ja, weiter. Weiter, Welche also, ja. Differentialdiagnose kommen in Betracht? Als differenziell diagnostisch kommen eine Hypertrophie und Burnout-Syndrom. Und Inbetrieb. wofür spricht Burnout-Syndrom? Sie beschwert über sie habe allein gearbeitet und ihr Mann ist arbeitslos. Er möchte nie weiter noch mehr arbeiten und möchte früh Rente gehen. Ja, beschreibt seit circa 2 Jahren attackartige Schwindel, Kopfschmerzen. Leider habe ich nicht gefragt über die Schlafstörung oder Fragen? Ja, deswegen. Okay. Und noch andere Beschwerden ist Hypotrose. Grund dafür Kraftverlust und Erschöpfung. Kraftverlust? Ja, Kraft. Leidet sie an Kraftverlust? Leidet unter dauerhaftige Erschöpfung. Ja, aber Kraftverlust und Kraftverlust bedeutet Muskelschwäche. Ja, habe ich oft gesagt. Ja, sie hatte dauerhaftige Erschöpfung und Inappetenz und Verstopfung. Ja, Kopfschmerzen und ja. Okay. Welche weitere Diagnostik möchten Sie durchführen? Zunächst würde ich gerne eine körperliche Untersuchung durchführen und dann ein Blut für das Labor abnehmen. Im Labor würde Blutbild, Leber- und Nierenwerte und Thyroid-Enzyme, frei T3, frei T4 und TSH und gegebenenfalls ja, das, was bestimmen lassen. Und dann eine hocam burası zor. Şimdi bu hastada aparatif diagnostik ne denilebilir ki? Ya buna ultrason. Bank Zeit oder bir bestimmt Ya Zeit bulut duruk mesum mesum ya langsaçtige bruttur mesum in Ruhe EKG und Blutdruck Messung. Schilddrüse Ja, Untersuchung Ultraschall. Schilddrüse Ultraschall. Ja. Eko ile karotis doppler da olur değil mi? Yani çivindeli var. Yani ayırıcı İleri tanıya ayrıcı tanı için ne tamam. söyleyeceğinize göre onu da olabilir tabii ki. Habikane kraniale diferansiyel diagnoz. Varsa söyleyebilirsin ama. CT Ya. Kettle da diyebilirsin, karotis ultraşall Doppler sonografi de diyebilirsin. Hani TIA'yı diyorsan işte beyinle ilgili ya da ne bileyim hirn tümör olur, hirn bloating olur. Hani bunları ayırıcı tanıda düşüneceksen olabilir. Evet. Ama sen burnout sendrom dedin, işte hipotiroze dedin. Tanın da uncontrolled arteriyel hipertonia deswegen natürlich werde ich eine EKG schreiben und als aparatif werde ich eine langzeitige Blutdruckmessung auf Schilddrüse Ultraschall durchführen. Ich werde einen Konsil in der Abteilung für Kardiologie und Psychiatrie anfordern. Zum Beispiel böyle diyebilirsin. Ja, regelmäßige Blutdruckmessung und langzeitige Blutdruckmessung, eine Schilddrüse Ultraschall und eine kardiologische und endokrinologische Konsil anfordern. Bulut duruk mesung var mı bilmiyorum. Senin dediğin daha doğru oldu gerçekten. Regelmäßige bulut duruk mesung. Hocam notlarda var. Langzeit Blutdruckmessung diye Tamam. var. İşte Yani, onu söyleyebilirsin. Amaç bulut durukunun şey belirli diye süre ölçülmesi gerektiğini hatta burada. şeyde sorulmuş da Sie tragen ein kleines Gerät für Film. Evet, şimdi hatırladım. Langzeit böyle Ja. durmuş. Das Ihnen blutdruck otomatisch mehrmals misst, damit wir genau Bild bekommen diye kısa güzel bir açıklama var hocam bununla ilgili. Ben paylaşırım arkadaşlar da bunu. Önce bu kısmı siz tekrar edin Almanca olarak. Şey mi? Langzeitbruch Messung mu hocam? Yok yok, als aparatif. Oradan devam edin. Ja, Size yerleşebilmesi için. aspirativ würde ich gerne ein regelmäßige Blutdruckmessung und langzeitige Blutdruckmessung und noch eine Schilddrüse-Ultraschall durchführen. Dann werde ich eine kardiologische und endokrinologische Konsil anfordern. Wenn ich meine Diagnose bestimmt ist, würde ich gerne diese Patienten Ambulanz behandelt. Werde ich diese Patienten ambulant Werde ich diese Patienten ambulant behandeln und ich empfehle Ihnen regelmäßig Blutdruckmessung und Lebensstilveränderung und Ernährung Einstellung und Patientenschulung. Gerisini nasıl ifade edeceğim hocam? Yani ilaç falan. Yani şöyle, önce hani die Patienten kann ambulant behandelt Ja. werden, das Medikament oder die Medikamente, die dagegen arterielle Bluthochdruck eingenommen werden, sollte angepasst werden. Yani arteriyel hipertoniye karşı aldığı medikamentler ayarlanmalı, düzenlenmeli hastaya göre. Çünkü demek ki bu yetmiyor gibi. Hani böyle basamak basamak. Yani ben bir hastayı tedavi ederken hangi sırayı kullanırım? Yani yatıracağım mı, yatırmayacağım mı? Sonra ilk ne yapacağım? Hastanın sıkıntısı buysa onun o tedavisini düzenleyeceğim. Sonra tabii ki Lebenstilveränderung spielt hier eine große Rolle. Zum Beispiel Reduzierung, so Arbeitsbelastung, regelmäßige Sport treiben oder regelmäßige Bewegung. Eğer Übergewicht ise, sanki übergewicht bir şey hatırlıyorum, Gewichtsabnahme oder Gewichtsreduktion gibi. Evet. Hani bunları söyleyebilirsin. Sonra alkol karenz wird empfohlen. Auf jeden Fall işte psikolojische Unterstützung, tabii burnout sendromu olursa bunu söylersiniz. Evet. Psikolojische Unterstützung kann dieser Patienten helfen gibi. Evet. Şimdi bunda tek burnout'u dışlayan şey bizim tansiyon kontrolünün düzensiz olması oldu. Ya, o Değil varken burnout demeniz uygun olmaz. mi? Eğer tansiyonum düzenli, bu sabah ölçtüm düzenli deseydi direkt burnout'a gidecektik. Sabah demesine gerek yok ama yani ölçtüm şuydu. En son ölçtü düzenli. İşte ben de düzenli olarak ölçüyorum. Bir sıkıntı yok gibi dediğinde Evet. burnout'a geçebilirsiniz. Evet. Şimdi Ekrem abi, burnout sendromunun anamnezini yapmak gerçekten zor. Yani hani insan böyle bir schwindel gibi bir şey gelince kafası karışıyor. Ne yapacağını bilemiyor gibi. Bunun şeyi de yok, önerisi de yok. Yani hep biz şey gidip 10 tane vaka hep ağrı anamnezine gidiyoruz. Yani aslında bunu iyi de çalıştım ama tabii ifade edemiyorum. Öyle, Zor. sen de zaten Schwindel dedi ama ağrı ile ilgili sorular sordum birkaç tane. Hatta Evet. ağrı gibi soruyor oldun. Schwindel şöyle. Schwindel'da bir ağrı gibi bir sürü soru sormana gerek yok. Tamam, hasta Schwindel'ın vardı. Bir hastayı çok iyi dinle. Hastayı çok iyi dinlediğinde o zaten Schwindel'la ilgili birkaç şeyi söylüyor. Neyi söyledi? Plötzlich ortaya çıktığını söyledi. İşte 1,5 saattir olduğunu söyledi. Ondan sonra şunu sorabilirsin. Hani gibt es eine bestimmte Auslöser für den Schwindel? Vielleicht haben Sie, hatten Sie Hunger, belki açtınız gibi mesela bir şey söylediniz. O da nein, yani yok diyecek çünkü belirli söylemiyor zaten. Auslöser'i sorabilirsin. Sonra ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome diye sorabilirsin. Ondan sonra işte burada diyor ki evet ben yıllardır bu var. Yıllardır mesela bende bu var. Önceden böyle böyleydi. Şimdi böyle böyle. Burada da atak artık olduğunu söylüyor. Ha, der Schwindel ist atak artık. Okay, wie lange dauert eine Attacke? Bak neleri sordum. Bir Auslöser'si var mı? İlk kez mi? Önceden de var mıydı? Bu atak artık olduğunu o söyledi. O zaman wie lange dauert eine Attacke? Bir de şunu sorabilirim. Bak dört soru soruyorum neredeyse. Können Sie den Schwindel genau beschreiben? Wie Boot fahren oder wie Karussell diyebilirsin. Dört tane soru soruyorum. Yani Schwindel'le ilgili de kafamda soracağım dört soru. Bir Auslöser'si var mı? Atak artık yani bunu sonra da bilirsin o söylemiyorsa. Ama genelde kendisi söylüyor zaten. Wie lange dauert eine Attacke? Ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome? Können Sie den Schwindel genau beschreiben? Tabii önceden olduğu için önceden semptomu olan tüm hastalara neyi soruyoruz? Waren Sie deswegen beim Hausarzt gibi. Ama Schwindel'le ilgili 4 soru. Yani bir atak ne kadar sürüyor? Tarif edebilir mi? Önceden de var mıydı? Ve Auslöser'si var mı? Schwindel bu yani. Bunları soruyorsun geç. Bitti Schwindel. Tamam. Sonra Schwindel olduğu için biraz hani nörolojik bir semptom olduğu için birkaç tane nöroloji sorusu sorabilirsin. Onları sordun zaten. Haben Sie Kopfschmerzen? Mesela bu hastada Kopfschmerzen var. Ya ihabe Kopfschmerzen diyor. Bu ne anlama gelir? Şu anda momentan Kopfschmerzen olduğu anlamına gelir. O zaman burada Kopfschmerzen'i sorgulayabilirsin ama yok, ich hatte keine Kopfschmerzen, aber normalerweise erlebe ich manchmal ein oder zweimal pro Monat die Kopfschmerzen diyor. O zaman bu kronik bir rahatsızlık. Yani burada onun ayrıntılarını sormana gerek yok. Şu an Kopfschmerzen yokmuş. Varsıyorsa şu an var diyorsa o zaman sorabilirsin ama genelde bu leicht oluyor. Leicht olduğunda da sadece birkaç soru. Wo genau haben Sie diese Schmerzen? İşte seit wann haben Sie diese Schmerzen? Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Wie stark sind die Schmerzen gibi. Wo, wann, tarif yani wie genau beschreibt, wie stark. Bunları sordum. Bu kadar. Hani çok light olduğu için daha ayrıntısını sormana gerek yok. Öyle. Yani bunu şunun için söyledim. Yani burnout sendromunun anamnezi gerçekten zor. Ama kafanda bir sistematik kurarsan kaygılanmazsın. Kaygılandığın için de çok zaman alıyor. Schwindel'le ilgili 3-4 soru var. Kopfschmerzen'ı light olduğu için sadece 4-5 şey soruyorum. Sonra Leiden sie unter Sehstörung, Karıştörung, o da ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Lähmungserscheinungen, Kribbelsgefühl, Taubheitsgefühl gibi, haben Sie schon Bewusstsein verloren oder sind Sie umgekippt gibi birkaç tane soruyu sordum. Bitti. Sonra Yani, vegetatif anamneze geçiyorum. evet hocam, arkadaşlara tavsiyem şu olur, hani normal şu standart Düsseldorf'un fallerindeki şu not çok güzel şey değil, ama sizin şu şey sorular çok definitif. Önce Schwindel, sonra şu Kopfschmerzen, sonra Begleitung sorgulaması var, ağırlıklı olarak buna yüklensinler. Öteki gerçekten şey oluşturmuyor. Orada soru yok zaten. Orada vakanın kendisi var. Yani vakanın şikayetleri neymiş? Hangi reaksiyonlar oluyormuş? O var. O Yani bir vakayı şey, anlamak için. evet, bir şey anlatmıyor orası. O yönden arkadaşlar uyarmak istiyorum. Sümeyye hocam, notuna gelin bu konuda. Evet, burada gayet güzel sınırlanmış. Önce Schwindel soruları, sonra Kopfschmerzen, sonra Begleitend'lar geliyor. Hem nörolojik soruları, daha sonra vegetatif anamnezle bitiriyor. Evet. Elinize emeğinize sağlık. Tamam canım. Evet. İpek abla buyurun. Ha, bu arada hasta sunumuyla ilgili çok çok iyileşmişsin Ekrem abi. Çok daha hızlı sunuyorsun, çok daha doğru sunuyorsun. Hocam bir Gayet hızlı şey sunuyorsun. söyleyeyim. Çok böyle spontan konuşuyormuş gibi sunuyorsun. Çok iyi. Süre nasıldı hocam? Ne? Süre nasıldı? Süreyi ben fark edemedim. Göremiyorum ben buradan. Evet, ben süreyi ayarlayamıyorum maalesef bu yeni şeyde ama bakmıştım. Yani süre biraz bugün fazlaca uzundu. İşte o sorular 26-27 dakika falan sürdü. Hem hastanın hani çok fazla reaksiyonu vardı kaygılı olduğu için hem de şey işte siz Schwindel gelince biraz kaygılandınız. Orada ilk başta sorular biraz birbirine girdi. Schwindel'la ağrı Bu soruları uzadı. şeyde İpek ablanın sorusunu almadan hocam şu şeyimiz hemen benim sınavdan öncesi 19 yarın 21-22 bunlarda konu belirlememişsiniz. Bunlarda şey yapabilir miyiz acaba? SL'ye o sas yüklenebilir miyiz? Hani ağrı anamnezi dışındakileri. Olur. Hı. Olur. Bak Yani sizden. TL'ye yazalım. Kaydı durdurduktan sonra konuşacağız. Hani o günler nasıl yapalım diye. Tamam. Tamam. İpek abla buyurun. Hocam ben bugün müsaade istesem biraz şey yapamadım, toparlayamadım bu konuyu. Okay. Teşekkürler. Tamamdır o zaman. Bu vakayla ilgili herhangi bir soru sormak isteyen var mı? Hani reaksiyonları falan daha önce konuştuğumuz için şimdi tekrar söylemiyorum ama sormak istediğiniz bir şey varsa sorularıyla ilgili, reaksiyonlarıyla ilgili. Hocam bu vakada Daniş diyor bunun hani Şivindil gefilini şeye almayın. Hani Şivindil sorusu falan sormayın. Bu Unziherhalt gefille geliyor diyor. Asıl amacı da hani rapor almak tarzında. Tabii eğer tansiyonu normal derse falan. Hani yine de biz bu Ne Şivindil'in soracakmışız o karakterini zaman bu falan. hastaya biz? Bu hastayı biz baştan biliyoruz böyle olduğunu ama sonuçta normalde bilmesek bunu hasta bize bu şikayetle geldi. Ne soracağız hastaya? Evet. Ne soracağız? Bu Şivindel'de gerçekten benim içinden çıkamadığım bir yer. Hem İçinden çıkamayacağım Forstheimer'da diye. hem şeyde. Hayır, kimse içinden çıkamayacağım diye düşünmesin. Şivindel'le ilgili 4-5 soru var, bunu soracaksınız. Bu kadar. Seit wann haben Sie die Schwindel? Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schwindel? Hatten Sie vielleicht Hunger? Ist der Schwindel dauerhafter oder kommt in Attacken? Hani o söylemezse bunu sorabilirsiniz. Wie lange dauert eine Attacke? Ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher eine Symptome? Können Sie die Schwindel genau beschreiben? Bitti. Bunlar daha başka bir soru yok Schwindel'le ilgili. Hasta Schwindel'im var dedi. Sordun 3-4 soruyu. Schwindel'le ilgili öğreneceğini öğrendim. Bitti. Şimdi de ilgili korkmayın. Hocam sana zahmet bunu bir hani olduğu kadar bir sura Forstelnok yapabilir misin bize? Hani. Ja, so weiter in Abklärung werde ich so als körperliche Untersuchung vornehmen, die Vitalparameter überprüfen und Blut für das Labor abnehmen und eine EKG schreiben. Im Labor werde ich Blutbild, Entzündungsparameter wie C-Reaktivprotein, Nierenwerte, Leberwerte, elektrolitin Durumu verte und ferritin, transferrin, B12 und folik säure auf troid Schilddrüse Parameter TSH, Free T3, Free T4 bestimmen lassen. Als Apparativ werde ich Schilddrüse Ultraschall ja, Schilddrüsen Ultraschall durchführen. Ich werde einen Konsul in der Abteilung für Psychiatrie anfordern. Ja, bunu niye böyle soruyorum? Bu hasta bir yıldır sadece burnout sendrom olarak oynuyor. Hiç uncontrolled arterial hypertoni diye oynamıyormuş. Tabii ben son 2 aydır bakmıyorum Erfa Runklara ama ben hep burnout sendrom olarak hani şey yaptım. Vakayı oynandı. Ben de öyle yaptım. Hani arteriyel hipertoni oluyor olursa da ich werde eine Langzeit Blutdruck Messung Auf Schilddrüse Ultraschall durchführen und ich werde einen Konsul in der Abteilung für Kardiologie und Psychiatrie anfordern. Sollte sich meine Verdachtdiagnose bestätigen, kann die Patientin ambulant behandelt werden. Lebensstilveränderung spielt hier eine große Rolle. Die Arbeitsbelastung zu reduzieren, Gewicht zu reduzieren, regelmäßige Sport zu treiben. Auf psychologisches Konsul kann dieser Patienten helfen. Kontrollierte Hypertonie dede, die Medikamente, die gegen arteriellen Bluthochdruck eingenommen werden, sollte angepasst werden. Böyle. Evet, kaydı durduruyorum.